بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أخوة الكرام، حياكم الله وبارك فيكم. Wir machen weiter إن شاء الله تعالى mit unserer Unterrichtsreihe in 200 Fragen in Aqida, 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Und wir sind bei der 54. Frage. In der 54. Frage haben wir über die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Heute tun wir das Ganze ausweiten. Wir nehmen die Frage 55 und 56 gemeinsam, da man das inshallah ta'ala am besten verstehen kann. Der Autor sagt hier, wie viele Hinweisarten haben die schönsten Namen von Allah? Und er sagt, sie haben drei Hinweisarten. Erstens, Art, also die erste Art ist die Übereinstimmung, die übereinstimmenden Hinweise auf das Wesen. Zweitens, die Art und Weise oder die Namen weisen auf die Eigenschaften, die von ihnen abgeleitet sind. Und drittens, die Hinweise auf die nicht abgeleiteten Eigenschaften durch Verpflichtung. Das kann man ein bisschen schwer verstehen, aber inshallah ta'ala wird es durch die 56. Beispiel bzw. Frage klarer, wo es heißt, was sind die Beispiele dafür. Er sagt, Allah, Allahs Name Ar-Rahman oder Ar-Rahim, was der Erbarmer oder Barmherzige bedeutet, weist auf das Wesen des Genannten mit Übereinstimmung hin. Ja, damit ist Allah gemeint. Das heißt, er deutet hier auf die erste Eigenschaft hin. Was war die erste Hinweisart? Übereinstimmende Hinweis auf das Wesen. Also wenn ich sage Ar-Rahman, Ar-Rahim, dann ist damit Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Das ist das. Ja, also ich beweise sozusagen oder ich hinweise darauf, dass Ar-Rahman und Ar-Rahim auch Allah ist. Das ist damit gemeint. Und dann sagt er weiter, und es weist auf die Eigenschaft Ar-Rahma hin, ja, welches davon abgeleitet wird. Und das ist die zweite Kategorie. Die Namen weisen auf die Eigenschaften, die von ihnen abgeleitet werden. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman und Ar-Rahim ist, dann kann man davon ableiten, dass er die Eigenschaft Ar-Rahma besitzt, die Barmherzigkeit, die Eigenschaft von Barmherzigkeit besitzt. Das kann man vom Namen ableiten. Und die dritte Kategorie ist das, was man nicht direkt vom Namen her ableiten kann, aber was verbindlich oder verpflichtend da sein muss, damit überhaupt man diese Sache dem Namen zuweisen kann. Also es muss von diesem Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim, außer Ar-Rahma, etwas anderes abgeleitet werden, was nicht direkt mit dem Namen zu tun hat, damit überhaupt irgendjemand oder damit Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahma oder Ar-Rahim bezeichnet werden kann. Und das ist das, wie der Autor hier das Beispiel bringt, von Leben und Allmacht. Das heißt, wenn ich höre Ar-Rahman, Ar-Rahim, dann weiß ich automatisch, das ist Allah subhanahu wa ta'ala gemeint damit. Ich weiß, dass davon die Eigenschaft Ar-Rahma abgeleitet werden kann. Und ebenso weiß ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy auch also lebendig sein muss und allmächtig sein muss, dass ich ihm überhaupt diese andere Eigenschaft hinzuweisen kann. Das ist mit diesen Kategorien gemeint. Es ist ein bisschen schwerer dargestellt, als es ist. Aber inshallah ta'ala ist das eigentlich sehr einfach zu verstehen. Und das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala so. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich mit einer Sache beschreibt, dann ist er so und man kann davon viele andere gute, positive Dinge ableiten. Im Gegensatz zu den Geschöpfen, wie er sagt, im Gegenteil des Geschöpfen, die Schöpfung, es kann weise genannt werden und es ist unweise. Und das sehen wir oft. Jemand behauptet, dass er weise ist und er ist nicht weise. Oder gerecht und er ist ungerecht. Ja, und das sehen wir auch. Oder mächtig und er ist unterwürfig. Also nicht mächtig. Oder ehrenhaft und er ist niedrig, er ist nicht ehrenhaft. Wohltätig und er ist boshaft. Oder gut und er ist schlecht. Oder zufrieden und er ist unzufrieden. All diese Eigenschaften. Jemand kann eine Eigenschaft selber sich zuschreiben oder jemand anders schreibt sie ihm zu, aber es kann gar nicht, oder manchmal entspricht es nicht der Wahrheit, kann man sagen. Doch bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das nicht so. Alhamdulillah. Und er sagt dann hier weiter, was vielleicht auch nicht gleich verständlich ist für den deutschen Leser. Und es wird Löwe, Koliquente, Bitternis genannt und es ist nicht so. Koliquente ist vielleicht nicht so die korrekte Übersetzung. Die Worte im Arabischen heißen Hamdala und Alqama. Beide bedeuten Bitternis. Bitter. Und das ist eine Andeutung auf, dass jemand bitter ist. So wie der Löwe eine Andeutung für jemanden ist, der mutig ist, der kräftig ist. Im Arabischen, wenn man sagt, hier sagt man, der ist ein Löwe, meint man, der ist mutig, der traut sich was. Und wenn man sagt Al-Qama oder Handala, dann meint man, die Person ist bitter oder die ist, also die ist bitter zu genießen. Ja, ihr kennt das, wenn eine Person, ihr mögt diese Art und Weise nicht. Ja, ihr mögt nicht, wie diese Person redet oder spricht, weil sie ruft in eurem Gesicht denselben Gesichtsausdruck hervor, wie wenn ihr etwas Bitteres isst. Also kann man das verständlich machen, inshallah ta'ala. Und dann sagt der Autor weiter, und dafür sei Allah gepriesen, ja, und dafür sei Allah gepriesen, und der Dank gehört ihm, ja, wofür? Dass er Allah subhanahu selber so ist, ja, wie er sich selbst beschreibt. So wie er hier sagt, er ist, wie er sich selbst beschrieben hat, und höher als seine Geschöpfe ihn beschreiben. Subhanallah. Das heißt, auf Allah subhanahu wa ta'ala trifft das nicht zu. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist Ar-Rahman, er ist Ar-Rahim, dann ist er auch der Barmherzige, der Allerbarmer, der sich Erbarmende und so weiter. Und von diesen Sachen kann man sagen, dass er die Barmherzigkeit als Eigenschaft hat. Und genauso können wir auch sagen, dass er auch lebendig ist und allmächtig ist, weil er eben diese Sachen, diese Eigenschaften auch besitzt. Und er ist genauso, wie er sich selbst beschrieben hat, und besser als ihn seine Geschöpfe beschreiben. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Bis zum nächsten Unterricht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.